Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Dort 3-1, schöner kann man das nicht spielen. Stuttgart beat by North in the complete defense. Brilliant stuff! Oh, it's got in for the goal of the season! Hallo liebe Wölferadio-Freunde, herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe. Ja, was für eine Woche beim VfL Wolfsburg. Da hätten wir, glaube ich, alle nicht so ganz mit gerechnet. Martin Schmidt ist weg, Bruno Labbadia da. Wir haben einen Fanprotest hinter uns, da haben sich die Spieler auch zu geäußert. Das hören wir uns nachher auch nochmal an, wie jetzt das Verhältnis zwischen Mannschaft und Fans letztendlich ist. Und dann haben wir ein wichtiges Spiel vor der Brust gegen den FSV Mainz 05. Und da spreche ich mit Achim Gebauer vom Fanclub Liebe, Lebe, Leidenschaft. Lattenknaller. Der eine oder andere wird es mitbekommen haben in dieser Woche. War ich ja irgendwie so ein bisschen im Dauereinsatz, nachdem meine Timeline seit, ja, sag mal, Montag nicht mehr stillstand, habe ich dann gesagt, pass auf, bevor ich jetzt allen irgendwie zurückschreibe, mache ich mal eine Facebook-Live-Geschichte. Das habe ich am Montag gemacht zum Rücktritt von Martin Schmidt. Das war, ja, sehr, sehr interessant, wie dann auch letztendlich die Reaktionen waren. Und am Dienstag habe ich das Gleiche dann nochmal gemacht, weil dann der neue Trainer feststand mit Bruno Labbadia und wieder die Timeline explodiert ist bei mir und ich auch gedacht habe, okay, jetzt wollen alle irgendwie deine Meinung, Einschätzung oder sonst was wissen, dann gib sie auch sozusagen live im Internet und rede doch mit den Leuten. Dann haben auch tatsächlich welche angerufen über die Wölferadio-Hotline und das war eine ganz tolle Erfahrung, weil ich habe das auch so noch nie gemacht und mal einfach aus dem heimischen Fernsehstudio sozusagen, das habe ich mir hier so ein bisschen eingerichtet. Das war eine ganz interessante Geschichte, aber wie gesagt, inhaltlich, Junge, Junge, Junge, was eine Woche. Angefangen, glaube ich, mit dem Fanprotest am Samstag, mit dem Spiel gegen die Bayern, der unglücklichen, in Anführungsstrichen, Niederlage in der Nachspielzeit durch einen Elfmeter, den Kuhn-Castells fast auch noch hält. Dann, ja, die Geschichte mit Martin Schmidt und das müssen wir, glaube ich, auch alles nochmal aufarbeiten. Plus, ja, den neuen Trainer, der jetzt da ist, Bruno Labbadia. Ich glaube, da haben auch die wenigsten gerechnet und die Reaktionen, ja, ich sag's mal frei raus, die Reaktionen waren heftig. Von allen Seiten, die reichten von jetzt sind wir endgültig abgestiegen über, ja, gib ihm noch mal eine Chance, bis ist das Beste, was uns passieren konnte. Also eine Einigkeit ist da nicht zu erkennen insgesamt. Was ich festgestellt habe, da werden ganz, ganz viele Klischees und ganz, ganz viele Vorbehalte bemüht, möchte ich mal sagen. Und alles, was so in der Vergangenheit gewesen ist, alles, was ja Bruno Labbadia vielleicht auch in der Öffentlichkeit darstellt, wurde dann sozusagen dann aufs Brot geschmiert und dann auch die Frage gestellt, wie kann man den nur verpflichten? Auf der anderen Seite, dann wenn man seine Punktzahl sieht, die ja geholt hat, Durchschnittspunktzahl, weil gerade bei Clubs, die in Abstiegsnot waren, dürfte das eigentlich eher Anlass zur Hoffnung geben. Und mich interessiert vor allen Dingen natürlich erstmal der Klassenerhalt, das ist ja das, worum es letztendlich geht, aber auch vor allen Dingen das, was hat Bruno Labbadia mit dem VfL Wolfsburg vor, denn er kommt ja nicht als Feuerwehrmann, sondern als jemand, der den Verein auch 2019 in die Zukunft führen wird. Und da bin ich mal gespannt, wie das funktioniert und was er sich da auch vorgestellt hat, dass da jetzt momentan noch nicht so der Kopf dafür da ist. Das, ja, kann ich ein Stück weit nachvollziehen, aber das wird sehr, sehr interessant sein und ich glaube, das muss man den Fans dann auch letztendlich auch vermitteln, wofür der VfL dann in Zukunft stehen wird unter einem Trainer Bruno Labbadia. Aber erstmal müssen wir uns natürlich mit der aktuellen Situation beschäftigen und die heißt Tag 2 in der Ära. Und ja, er ist ja gestern aufgetreten, der Bruno, sehr souverän, wie ich fand, was ich da gesehen habe. Ja, war locker und entspannt in Anführungsstrichen, aber konzentriert und auch fokussiert. Hat er ja auch dann das erste Training, was ja viele besucht haben an Fans, war ja irgendwie 350 Leute da zur Abwechslung. Das war ja ordentlich besucht und hat er auch offensichtlich einen vernünftigen Eindruck hinterlassen. Das, was man so sehen konnte, ich aus der Entfernung oder über die Sachen, die da über Twitter oder über die ja entsprechenden Kanäle veröffentlicht worden sind, da kann ich mir jetzt so viel Urteil noch nicht erlauben. Das, was ich gesehen habe, das war ganz ordentlich. Und ja, er hat gleich mal abgeriegelt, denn die Trainingseinheiten am Mittwoch waren dann, glaube ich, unter Ausschluss der Öffentlichkeit und volle Konzentration auf das ganz, ganz wichtige Mainz-Spiel. Ich habe ja eben gerade die Vorbehalte angesprochen, mit denen Bruno Labbadia bedacht worden ist. Unter anderem auch gab es eine Umfrage bei uns im Wolfsblog. Da ja, sollte man eine Note verteilen. Bruno Labbadia wird neuer Trainer. Wie findet ihr das? Und da gab es ja als Spitzennote 26% die Note 6. Dann die Note 3, 23% und die Note 5, 15%. Also sehr, sehr viele sind unzufrieden mit der Entscheidung, die dann getroffen worden ist von der sportlichen Leitung von Olaf Rebbe, der, ja, ich sage es jetzt mal von meiner Warte aus, eine sehr, sehr logische Entscheidung getroffen hat. Denn nach Experimenten wie mit Israel, mit Jonker und ja mit Schmidt, der ja letztendlich sein Wunschtrainer gewesen ist und ja, der dann offensichtlich sehr, sehr überraschend vom Hof geritten ist, ja, ist jetzt eine Wahl gefallen auf jemanden, der, ja, wo man weiß, was man kriegt. Also das ist jetzt keine Überraschung, das ist keine Wundertüte, Bruno Labbadia, sondern das ist jemand, der durchaus die entsprechende Erfahrung mitbringt, wurde ja auch hervorgehoben bei der Pressemitteilung, die es dann auch gegeben hat von Seiten des VfL. Und ja, das, glaube ich, ist nachvollziehbar, wenn man dann jetzt, Anführungsstrichen, dann den dritten Trainer ja verpflichten muss, aus den verschiedensten Gründen. Es waren ja nicht immer alle die gleichen letztendlich. Na gut, unterm Strich sind es immer die gleichen, weil das ist ja dann sportlicher Misserfolg. Und da dann hinzugehen, zu sagen, pass auf, ich versuche es jetzt mal mit einem ganz, ganz alten Fahrensmann. Und das ist für mich absolut nachvollziehbar. Ob es dann den gewünschten Erfolg bringt, da bin ich ja letztendlich mal gespannt. Was mir nicht so gefallen hat, ist natürlich die Nummer, was da auch an ja quasi wieder Häme oder auch Beschimpfungen ja zum Teil ausgepackt worden ist. Ihr wisst, ich habe da immer auch entsprechend appelliert an ja, die User, dass wir doch bitte anständig miteinander umgehen. Meinung äußern ist gut und schön, aber man muss nicht jemanden ja herabwürdigen oder da auch massivst unter die Gürtellinie gehen. Ich glaube, das haben wir alle nicht nötig oder sollten wir nicht nötig haben. Und das finde ich halt sehr, sehr schade, wenn das sozusagen zur Diskussionskultur in Wolfsburg geht oder wird. Und da möchte ich mich auch dem Appell anschließen, den Norm in Wolfsburg platziert hat. Bruno Labbadia braucht für die Mission Klassenerhalt unbedingt die volle Unterstützung der Fans. Der neue Coach der Wölfe hat auf jeden Fall die Chance verdient, dass man ihn vorurteilsfrei bei seiner schweren Aufgabe den Rücken stärkt. Denn nur gemeinsam kann man dieses Ziel Ziel Klassenerhalt erreicht werden. So, ja, dem möchte ich mich an dieser Stelle auch nochmal anschließen, weil die Entscheidung ist gefallen. Ich habe das gestern auch schon getwittert oder vielmehr vorgestern und habe gesagt, so muss man jetzt akzeptieren, auch wenn jetzt der ein oder andere vielleicht einen anderen Trainer gerne in Wolfsburg gesehen hätte. Ich glaube, wir müssen damit jetzt umgehen und wir müssen da auch jetzt die richtigen Schlüsse draus ziehen und wir müssen jetzt auch vor allen Dingen auch nach vorne gucken, denn das, was da insgesamt abgelaufen ist in den letzten Wochen, das kann uns ja so in der Form nicht gefallen. Ist ja auch immer wieder auch hier thematisiert worden und deswegen, ja, Volldampf Bruno Labbadia für Glück, für willkommen in Wolfsburg und ja, aus Eigennutz sage ich, ja, rette uns mal den Arsch, weil sonst auf zweite Liga habe ich irgendwie keinen Bock und ich weiß, dass ganz, ganz vielen VfL Wolfsburg-Fans auch so geht. Interessant finde ich auch, dass Olaf Rebbe zum Beispiel nach der Verpflichtung von Bruno Labbadia erstmal so ein bisschen aus der Öffentlichkeit rausgegangen ist und ja sozusagen Bruno Labbadia das Feld überlassen hat, um da den Fokus auch voll auf den neuen Trainer da zu lenken. Ich glaube, das ist erstmal richtig, weil wenn Bruno Labbadia als Hoffnungsträger herhalten soll und herhalten muss, dann soll sich das auch entsprechend auf ihn fokussieren, als jemand, der auch da unverbraucht, Anführungsstrichen, nach Wolfsburg kommt und dann auch so ein bisschen ja den Druck rausnimmt, was so die ganze Umfelddiskussion angeht. Also auch da kann ich das durchaus nachvollziehen. Bin jetzt mal gespannt, wie das dann weitergeht, denn es hat sich auch der erste Spieler schon geäußert, dass es jetzt dann der Kapitän ist, hat mich nicht überrascht. Paul Verhaag, der hat gesagt, dass er Bruno Labbadia ja entsprechend lobt in diese Richtung. Wir sind als Team sehr viel zusammen. Der neue Trainer hat uns verdeutlicht, dass Zusammenhalt in dieser sportlichen Situation sehr wichtig ist. Ja, Paul, das hätte ich dir auch sagen können. Dafür brauchst du keinen neuen Trainer an der Stelle. Aber gut, der erste Eindruck, da muss man auch letztendlich, weiß man auch nicht so ganz, glaube ich, was man dann bilanzieren soll. Er ist noch nicht lange hier, aber er versucht viel mit uns zu reden, so Paul Verhaag weiter, sowohl in der Gruppe als auch individuell. Er versucht sich ein Bild von der Mannschaft zu machen. Ja, auch das überrascht mich jetzt in der Form nicht. Und dass der Kapitän sich hinstellt und sagt, jawohl, neuer Trainer da rede ich da erstmal positiv. Das ist auch völlig, völlig klar. Er hat sich aber auch zu Martin Schmidt geäußert und damit würde ich das Thema Bruno Labbadia, weil wir da auch sehr ausführlich im Internet drüber gesprochen haben schon oder bei Facebook Live, würde ich das jetzt gerne erstmal abhaken. Lass den Mann mal arbeiten und dann gucken wir uns das Freitag an. Die Diskussion sollte das, was es natürlich nicht wird, am Freitag in die Hose gehen, sowieso massivst aufbranden. Und ja, da bin ich dann auch mal gespannt, wie wir uns da aus der Affäre ziehen. Ich gehe aber davon aus, dass die Mannschaft jetzt da auch nochmal einen Push bekommen wird und so ähnlich wie bei den anderen Trainerwechseln auch. Vielleicht präsentieren wir uns da ja auch schon ganz anders. Aber ich würde gerne nochmal darauf eingehen, was Paul Verhaag zum Thema Martin Schmidt gesagt hat. Nämlich, er hat gesagt, und da zitiere ich hier aus dem Sportbuzzer, dass er von der Entscheidung seines ehemaligen Trainers enttäuscht zu sein, aber diese akzeptiert hat. Und eine Verabschiedung von der Mannschaft hat es bisher nicht gegeben. Und seit dem Rücktritt hat er auch mit ihm nicht mehr gesprochen. Also, Hui, wie gesagt, Mannschaft auch sehr überrascht gewesen von dem Rückzug von Martin Schmidt. Keine Reaktion danach, obwohl man ja sehr eng zusammengearbeitet hat, auch die letzten Wochen. Und ich weiß jetzt nicht, wie das insgesamt bewertet wird, aber das sieht schon sehr nach einer Flucht aus, die Martin Schmidt da begangen hat, in Anführungsstrichen. Oder ich weiß, wie gesagt, ich saß da ja nicht mit am Tisch, aber wenn die Vereinsführung da sich auch überrascht gezeigt hat und massiv diskutiert hat und damit auch nicht einverstanden war, wie das denn letztendlich dann auch abgelaufen ist und dann an dem Rücktritt trotzdem nichts zu rütteln war, das ist schon mal eine Hausnummer im deutschen Fußball und in Wolfsburg sowieso. Und ja, da stellt sich natürlich dann die Frage, was war da? Wollte er sich dann dem Schicksalsspiel nicht stellen in Mainz oder hat er schlicht und ergreifend die Schnauze voll gehabt? Oder so, ich habe das auch gesagt, ein bisschen doof ist, dass da hängen bleibt für kein Geld der Welt, weil er offensichtlich verzichtet er ja dann deswegen auch auf Ansprüche und auf Abfindungen etc. mit so einem Rücktritt. Für kein Geld der Welt möchte ich diese Mannschaft weiter trainieren oder bei diesem Verein weiter sein. Und das ist, hui, von der Außenwirkung, von der Außendarstellung schwierig und ja, tut mir auch ein Stück weit weh, weil so habe ich das nicht eingeschätzt und ich habe auch ihn nicht eingeschätzt. Und da habe ich auch mit den Kollegen von Mainz 05 drüber gesprochen. Das werdet ihr nachher auch noch hören und wie die das bewerten und ob sie ihn so eingeschätzt hätten. Die haben ja auch lange Erfahrung mit ihm gehabt. Das hören wir dann später auch in der Sendung. Aber da finde ich schon, das hat schon ein besonderes Gewicht, wenn sowas abläuft, wie es abläuft. Und es haben sich auch Fans bei mir gemeldet, auch über die Wölfe-Radio-Hotline 0157-890-70123, die sich zur der Situation mit Martin Schmidt dann auch nochmal geäußert haben, per WhatsApp-Sprachnachricht. Ja, dass Schmidt jetzt den Verein verlassen hat, ich finde es einerseits feige von ihm, andererseits auch mutig. Feige finde ich es, weil er es gerade vor dem Mainz-Spiel gemacht hat und ihm ja dieses Ultimatum von 2 Spielen gesetzt wurde. Er hat ja wenigstens noch das Mainz-Spiel durchziehen können. Andererseits finde ich es mutig, weil er sagt, okay, es bringt nichts. Ja, das war die Laura, 17 Jahre alt, Schülerin aus Hannover und VfL Wolfsburg-Fan. Und ja, die kommt gleich nochmal, wenn es zum Thema Fanproteste und ja, Fankultur gerade geht bei uns im Verein. Da solltet ihr auch mal ganz genau hinhören, wie ein Mensch in jungen Jahren sowas dann auch mal sieht. Und ich finde das sehr, sehr interessant und auch sehr, sehr mutig, sich dann auch entsprechend so zu äußern. Da kommen wir aber gleich noch zu. Ich habe den O-Ton jetzt hier reingenommen, weil es noch so mal ein bisschen die Bandbreite verdeutlicht zum Thema Martin Schmidt. Ich glaube, das sprach so ganz, ganz viele an. Auf der einen Seite, ja, was musste man da lesen, ne? Verlässt das sinkende Schiff, Stichwort Feigheit. Jetzt gerade vor so einem wichtigen Spiel fühlt man sich da im Stich gelassen. Auf der anderen Seite macht er den Weg frei. Vielleicht hat es dann auch noch was Gutes unterm Strich. Wobei ja ich ja auch, wie gesagt, schon der Meinung bin, ich finde das sehr, sehr schade. Ich habe gedacht, dass er auch jemand ist, der auf Dauer dem VfL vielleicht voranbringen könnte. Auch der von der Art und Weise des Typs auch ein bisschen ungewöhnlicher. Wir sind ja auch kein gewöhnlicher Verein. Dann die richtigen Schlüsse zieht und dann den VfL auch in die Zukunft führt. Aber die Ära von Martin Schmidt ist in Wolfsburg definitiv Geschichte. Und damit sollten wir das Thema dann jetzt auch abhaken. Nordkurve. Ja, und erstaunlich, wie schnell sowas gehen kann. Letzte Woche noch das allbestimmende Thema beim VfL Wolfsburg. Der Protest, die Aktion, die da geplant worden ist von Seiten der Fans, 19 Minuten 45, dann sozusagen das Stadion nicht betreten und erst danach kommen und beim Spiel gegen Bayern München anfeuern. Das, ja, hat alles überspannt und dann sieht man jetzt, wie schnell das geht, wenn dann so auf einmal mal der Trainer getauscht wird, zurücktritt und ein neuer kommt, dann tritt das so ein bisschen in den Hintergrund. Aber ich möchte auf alle Fälle das Thema Fanprotest nochmal aufgreifen, würde auch gerne da eure Meinung dann hinterher auch in den Kommentaren dann nochmal dazu hören, wie ihr das letztendlich fandet und wie es jetzt letztendlich auch weitergehen soll, nachdem man diese Aktion gemacht hat. Und ich habe meinen, Anführungsstrichen, freien Mitarbeiter, Ostfriesenwolf, losgeschickt, der für mich auch schon in Marbella Stimmen geholt hat, und nochmal gehört oder nachgehört, wie die Fans am Samstag das gefunden haben, diese Protestaktion, und warum sie sich letztendlich auch beteiligt haben. Da hören wir auch mal kurz rein. Also eigentlich wollte ich da überhaupt nicht mitmachen, weil ich fand das total scheiße. So. Und ich habe mich da absolut von distanzieren wollen. Und als ich dann über Facebook nach und nach dann noch ein paar Statements gelesen habe, konnte ich mich dann doch mehr und mehr damit identifizieren. Und nun stehe ich hier draußen und bin eigentlich stolzer drauf, auf der richtigen Seite zu stehen. Ich finde den Stimmungsboykott vollkommen in Ordnung. Jeder sollte mit der Situation so umgehen, wie er es persönlich am besten hält. Ich bleibe vor dem Stadion, weil ich bin der Meinung, ein symbolisches Bild, dass man mit der Leistung unzufrieden ist, ist besser als wenn man, wir haben die Schnauze voll oder scheiß Millionäre im Stadion singt oder die Mannschaft auspfeift. Aber es kann nicht sein, wenn man später ins Stadion geht, dass man von den anderen Fans in der Nordkurve oder allgemein im Stadion beschimpft wird, dass man erst später ins Stadion geht. Nein, da hat er vollkommen recht. Denn beschimpfen geht an der Stelle gar nicht, nur weil man seine Meinung vertritt. Das muss dann auch entsprechend akzeptiert werden. Soweit ich das ja mitbekommen habe, sind ja 2.500 Leute dem Aufruf gefolgt, der aktiven Fanszene. Das ja, Mittelpart der Nordkurve, oben und unten, war ja auch entsprechend leer. Das wurde unterschiedlich bewertet, wie jetzt dieser Protest dann ja im Erfolg zu sehen ist oder auch nicht. Und während die einen sich, glaube ich, mehr erhofft haben, dass sich da mehr daran beteiligen, sagten die anderen, das war ganz ordentlich. Also auch hier relativ unentschieden, was die Meinung angeht. Aber jetzt kommt nochmal die Laura, von der ich eben gesprochen habe, die ihr eben schon mal gehört habt. Wie gesagt, 17 Jahre VfL-Fan aus Hannover. Zu den Fans mal ganz kurz. Ich finde es doof, dass ein Fanboykott ausgemacht wird für die ersten 19 Minuten und 45 Sekunden. Ich war damit eigentlich auch nicht einverstanden, aber wäre ich im Stadion gewesen, hätte ich mitgemacht, weil es ist eine Entscheidung der Fans gewesen. Okay, es haben aber nicht viele Fans mitgemacht, wie ich gesehen habe. Halt nur wirklich die Ultras. Finde ich sehr schade, weil ist so. Aber man sollte als Fan zu seinem Verein stehen, wie ich es in der Schule tue. Ich finde es wirklich doof, dass ich war gegen Stuttgart im Stadion. Die Mannschaft wurde ausgepfiffen. Warum pfeift man seine eigene Mannschaft aus, nur weil sie mal nicht so gut spielen? Ich war so enttäuscht von den eigenen Fans. Und die Pfiff kam auf der Nordkurve. Warum? Ja, ganz schön tough das Mädel, würde ich sagen. Und sie spricht zwei Sachen an, die ich interessant finde und wo vielleicht auch der ein oder andere Hörer mal drüber nachdenken kann oder auch letztendlich auch als Fan des VfL Wolfsburg. Das eine ist, es wird angemahnt, es gab eine Entscheidung der Fans, es gab ja diese Versammlung, wo dann darüber auch abgestimmt wurde, was letztendlich gemacht wurde. Und dann, so findet es Laura, hält man da sich nicht dran, beziehungsweise halten sich nicht genug Leute dran. Das bedeutet ja eigentlich nur, dass solche Entscheidungen, die dann da getroffen worden sind, offensichtlich nicht als bindend angedacht oder anerkannt werden. Oder aber auch, dass es vielleicht auch nicht ausreichend kommuniziert worden ist, dass sowas stattfindet. Sind vielleicht nicht alle bei Facebook, waren nicht alle da. Das vielleicht auch so mal für die Zukunft, wenn wir auch entsprechende Entscheidungen aus der Fanszene vielleicht auch kommunizieren. Oder aber auch letztendlich dann, vielleicht bedarf es dann auch ein Gremium, wobei ich ja nicht weiß, was da in irgendeiner Form ja das Ganze dann auch für Auswirkungen hätte. Wir haben ja jetzt neulich erst einen Fanrat gewählt, vielleicht geht das so ein bisschen in die Richtung, wo man tatsächlich auch dann verbindliche Entscheidungen für die Fanszene herstellen kann, wobei 30.000 Leute wirst du, oder 27, wenn man jetzt mal die Gästefans im Gästeblock mal abzieht, wird man wahrscheinlich nicht hinbekommen, dass man da eine 100%ige Einigkeit hergestellt kriegt. Aber das ist so etwas, so auch als Denkanstoß mal gedacht, in die Richtung, wie es vielleicht sollte man da auch mal in die Richtung nachdenken. Denn offensichtlich sind die bisherigen Entscheidungswege nicht, ja, nicht ganz fruchtbar, wenn man sich jetzt das Beispiel vom Samstag vor Augen führt. Und das, wie gesagt, nur so als kleine Überlegung. Vielleicht kann man da auch nochmal das Ganze auch zur Diskussion stellen. Interessant auch dann der zweite Part, nämlich die geht in die Richtung, wie unterstütze ich denn eigentlich meine Mannschaft in so einer Situation und wo Anführungsstrichen die Treuesten der Treuesten stehen, nämlich bei uns in der Nordkurve, dass dann so eine Reaktion kommt, wo dann ein 17-jähriges Mädchen sich fragt, wie kann das denn sein, warum das denn? Gut, die Genese ist ja ein bisschen länger und wenn man da jedes Wochenende hingeht und sich die sparsamen Leistungen der Mannschaft anschaut, dann kann man auch mal einen dicken Hals kriegen. Und das kann ich auch absolut, absolut nachvollziehen. Aber wie gesagt, es stößt nicht bei jedem auf Verständnis, haben wir eben gerade bei Laura gehört. Fand ich ganz interessant, wollte ich euch mal letztendlich dann auch vorspielen. Ich war ja am Samstag auch da und ja, habe wirklich mich an allen Ecken und Enden umgehört, vom Nordkurvensaal bis hin in den VIP-Bereich und wollte dann von allen möglichen Leuten, weil es für mich alles VfL-Fans sind, wir sind alle VfL und da wollte ich mir dann entsprechend dann auch mal schlau machen, habe mich dann auch umgehört und auch Meinungen eingeholt und war auch in der Mixzone und habe dann sowohl mit Olaf Rebbe sprechen können, der das mal so aus verantwortlicher Sicht beurteilt hat. Der VfL hat ja da ja die Sachen auch noch mit kommuniziert, wie man sich dann auch verhalten sollte während des Protests und so weiter und so fort. und habe natürlich auch die Spieler gefragt, was das denn ja mit ihnen gemacht hat an dieser Stelle. Und das, ja, hören wir uns jetzt auch mal an. Ihr habt auf der PK auch gesagt, dass ihr Verständnis habt für die Aktion der Fans heute. Wie war es dann für euch, das dann noch zu sehen und wie ist es abgelaufen? Vielleicht ist es ein bisschen falsch rübergekommen, wenn man das dann aufbaut, dass wir das gut finden. Natürlich finden wir nie gut, wenn keine Stimmung im Stadion ist. Erster Punkt, zweiter Punkt, das nochmal klarzustellen. Zweiter Punkt, kann ich es aber verstehen, wenn die Fans nicht einverstanden sind, haben sie das gute Recht, Aktionen zu starten, um darauf aufmerksam zu machen. Und das haben sie gemacht. Das haben wir akzeptiert und das ist ein starkes Zeichen für uns in der Verpflichtung, da was Besseres anzubieten. Und ich denke, das haben wir heute, das hat die Mannschaft versucht und hat das über weite Strecken auch gezeigt. Leider ist heute kein zählbarer Punkt hier geblieben in Wolfsburg, was natürlich für alle, die den VfL mögen und die ins Stadion kommen, bitter. Ja, soweit Sportdirektor Olaf Rebbe. Ich habe aber auch mit Spielern gesprochen, wie sie es denn gefunden haben, dass große Teile der Nordkurve nicht ja, anwesend waren zu Beginn des Spiels für die ersten 20 Minuten und ja letztendlich dann auch, was sie von dem Protestaktionen gehalten haben. Und das hat Joshua Gilavogi gesagt. Ja, das ist, ich denke, das ist nicht der gute Lösung, weil auch gegen ein Spiel gegen Bayern München, wir brauchen unser Stadion, unsere Fans. Ich kann auch verstanden, die sind traurig, aber wir sind die erste traurig in dieser Situation. Kein Spieler mag diese Situation, wenn wir wollen in die erste Tabelle sein und wir haben nicht das erreicht. Aber wir müssen, das Mannschaft muss eine Lösung finden und dann die Kommens wird weiter zurückkommen. Also das fand ich sehr gut. Gerade zum Schluss ging vielleicht auch ein bisschen unter, gesagt von wegen, die Mannschaft muss eine Lösung finden, dann werden die Fans wieder kommen. Und ja, das ist, glaube ich, auch genau der richtige Weg. Die Mannschaft muss bei sich ansetzen. Das hat man ja in Teilen dann auch schon gesehen gegen Bayern. Und wenn man genau hingehört hat, und ich habe ja die Möglichkeit, da auch den Spielern ins Gesicht zu gucken und dann auch, wie sie auf die Frage, wenn ich dann die Frage stelle, wie steht ihr denn dazu zu so einem Fanprotesten, wenn sie dann reagieren und dann auch die Mimik und die Gestik mal zu sehen, das ist tatsächlich immer noch mal was anderes, als wenn man da irgendwie O-Töne bei Sky oder so sieht, sondern man bekommt ein bisschen ungefiltert und hautnah mit, wie die Spieler letztendlich auch ticken. Und das ging keinem am Arsch vorbei, was da passiert ist. Am Samstag, klar, da war viel Enttäuschung dabei, wegen der Niederlage, aber auch, glaube ich, man hat das reflektiert zur Kenntnis genommen. Und wenn dieser Protest vielleicht auch was dahingehend bewirkt hat in die Richtung, dass man da aufmerksam geworden ist von Seiten der Mannschaft, dann hat man vielleicht dann doch auch nochmal ein richtiges Zeichen an der richtigen Stelle dann auch gesetzt. Letztendlich, und das war dann kurioserweise jemanden auch ganz, ganz wichtig zu betonen, der sehr in der Kritik der Fans stand, nämlich Daniel Didavi, der irgendwie gestern auch noch Geburtstag, herzlichen Glückwunsch, Dida, für die weiteren Lebensjahre, 28 bist du ja auch geworden und für die weitere Zeit beim VfL Wolfsburg, alles Gute, ist ja unser Topscorer, hat ja auch am Samstag getroffen. Er stand ja wegen seiner Äußerungen, die Fans in Wolfsburg wären sehr anspruchsvoll in der Kritik und hat dann auch nochmal, und das finde ich ja bei ihm so gut, das würde ich gerne noch ein bisschen mehr auch rauskitzeln, er muss eigentlich dann noch viel mehr Verantwortung übernehmen, auch als Führungsspieler, weil er vom Typ her eigentlich so rüberkommt, dass er da auch ja, sein Mann steht und auch mal klare Kante zeigt und so weiter und so fort. Er hat dann auch ja, etwas gesagt, was ihm nochmal wichtig war und in diesen O-Ton, den hören wir auch nochmal rein. Ja, ich denke, ich kann für die Mannschaft sprechen oder ich sehe es ja, es wird ja oft so dargestellt, als wären wir so ein charakterloses Haufen. Das ist nicht so, wirklich. Wir haben gute Jungs in der Mannschaft, aber wir haben halt auch viele unerfahrene Jungs im Da fehlt es halt noch ein bisschen und wie gesagt, aber jeder will von uns. Wir müssen weitermachen, aber wir lassen uns da jetzt nicht von draußen reinreden, dass wir einen scheiß Charakter hätten. So ist es wirklich nicht. Aber wie gesagt, es fehlt spielerisch, es fehlt ein bisschen was und daran müssen wir arbeiten. Heute haben wir einen guten Schritt gemacht, der uns nicht hilft, aber wie gesagt, es wird eine schwere Saison, aber wir müssen weitermachen. Ich denke, jeder will und vielleicht war das Bremen-Spiel nochmal so ein Zeichen, wo jeder erkannt hat, dass es wirklich nur gegen den Abstieg geht. Und wie gesagt, nächste Woche haben wir wieder ein Spiel, wo wir wieder beweisen können, dass wir keine charakterlose Truppe sind. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr mitgezählt habt, aber er hat, glaube ich, dreimal gesagt, wir sind nicht charakterlos, in den verschiedensten Ausprägungen. Und das hat er auch mit Nachdruck gesagt, wenn man ihm da ins Gesicht geguckt hat. Und das war ihm, glaube ich, auch nochmal wichtig, letztendlich zu betonen. Er hat auch nochmal betont, wie jung die Mannschaft ist und welche Fehler dann auch letztendlich gemacht werden, dass er nochmal einen Ruck gegeben hat nach Bremen. Und ja, dann, Dida, sage ich ganz ehrlich, dann zeigt es auch, und zwar in den kommenden Spielen. Da wird es drauf ankommen. Vielleicht gibt es der neue Trainer auch nochmal einen Schub, dass sich alle auch nochmal ein bisschen mehr reinhängen. Und es ist schade, dass ihr erst nach Bremen gemerkt habt, dass es nur um den Klassenerhalt geht, weil eigentlich hätte man da sich vorher auch schon mal ein bisschen drauf einstellen können. Und ich erwarte ganz einfach, und ich glaube, da geht es ganz, ganz vielen VfL-Fans so, dass diese Sachen, die dann auch gerne da mal in der Mixzone geäußert werden, und ich glaube dir das auch, also wenn ich, wie gesagt, wir standen da gegenüber und du hast da auch in die Augen geguckt und so weiter und so fort, das glaube ich dir, dass das keinem am Arsch vorbeigeht und so weiter, das alle wollen, ja, aber dann zeigt's auch bitte und macht Anführungsstrichen, was zumindest den Einsatz und die Arbeit und die Leidenschaft angeht, da weiter, wo ihr am Samstag ja auch aufgehört habt, und dann glaube ich, habt ihr auch ganz schnell die Fans wieder auf eurer Seite und insbesondere was dich angeht, und dann ist ein bisschen komisch, wenn man nicht gegenüber sitzt und trotzdem jemanden dann auch anspricht. Ich glaube, du als Topscorer musst da auch weiter entsprechend vorangehen und häng dich mehr rein, gerade auch was so die Führungsarbeit beim VfL angeht auf dem Platz. Du hast es gerade schon mal so angedeutet. Du hast gesagt, ich denke, ich kann für die Mannschaft sprechen. Ja, dann tu es auch und mach das auch weiterhin und geh voran mit deinem Einsatz, weil so viele Führungsspieler haben wir offensichtlich nicht in der Mannschaft, an denen man sich dann vielleicht auch mal aufrichten kann. Und ja, so Spiele wie gegen Bayern, wo man dann auch unverhofft mal in Führung geht, da darf man sich auch ein bisschen mehr freuen und noch ein bisschen mehr zeigen, jawohl, das ist hier meine Truppe und wir wollen hier was erreichen und reißen. Klar, mit dem Ergebnis können wir nicht zufrieden sein, wie es dann auch passiert ist gegen die Bayern, aber so passiert das mal, du gehst früh in Führung, dann verlegst du dich komplett aufs Verteidigen, schaffst in der zweiten Halbzeit keine Entlastung mehr. Und ja, irgendwann machen die Bayern dann die Tore. Wie sie dann natürlich entstanden sind, ist eine eigentlich dann doch doppelt bitter, zumal man auch sagen muss, dass Bayern aus meiner Sicht eine klare rote Karte nicht gekriegt hat für Franck Ribéry, um jetzt dann auch nochmal sportlich zu werden und das Ganze, was so drumherum beim VfL ja stattfindet, ein bisschen auch hinter uns zu lassen, nochmal tatsächlich auf, wo steht die Mannschaft, was ist die Leistungsfähigkeit einzugehen. Und ja, es ist gerade, wenn man sich die Leistung von Gianluca Itta nochmal vor Augen führt, der eigentlich aus meiner Sicht ein gutes Spiel gemacht hat, sehr präsent war, genauso gespielt hat gegen Arjen Robben, wie man spielen muss, frühzeitig am Mann, hat ihn mit einem guten Stellungsspiel da zumindest in der ersten Halbzeit völlig aus dem Spiel genommen, dass dann die Truppe da aus München, wenn die dann mal eben Müller und Lewandowski von der Bank bringen können, dann nochmal einen massiven Qualitätsschub bekommt, das ist ja nicht zu vermeiden an der Stelle, aber weite Teile des Spiels habe ich Bayern nicht großartig dominant gesehen, beziehungsweise dominant schon, aber nicht ideenreich und auch nicht mit der entsprechenden Durchschlagskraft, wie es dann schon mal in der Vergangenheit der Fall war. Und da ganz viele vor dem Spiel von einer riesen Klatsche ausgegangen sind, war das aller Ehren wert in dem Sinne. Und ich hoffe, und darauf kommt es natürlich an, dass die Mannschaft gegen Mainz eine ähnlich kämpferisch gute Leistung zeigt und dagegen hält und sich dann auch entsprechend wehrt. Weil das ist mir sehr, sehr aufgefallen, nämlich während in der Vergangenheit, das so ein bisschen lethargisch schon mal aussah, ist es diesmal anders gewesen. Also da war dann Maximilian vor allen Dingen als Kapitän dann auch jemand, der dann sich beim Schiri gleich beschwert hat. Da waren 3-4 Leute da, wenn man sich benachteiligt gefühlt hat. Also da war eher Leben drin, als ich es noch in den anderen Spielen gesehen habe. Und genauso in dem Punkt, dass man sich da halt auch nicht ins Boxhorn jagen lässt oder wie gegen Frankfurt sich permanent den Schneid abkaufen lässt, dass man da entsprechend gegenhält, das war ganz wichtig aus meiner Sicht. Und das kann gerne die nächsten Spiele auch so weitergehen. Das ist so wahrscheinlich die wichtigste Komponente aus dem Bayern-Spiel, die man mitnehmen kann. Ja, Itta, habe ich schon mal gesagt, im Grunde verliert er die entscheidenden 2 Zweikämpfe im Spiel. Und bei dem einen kommt es dann zum entscheidenden Elfmeter und bei dem anderen, ja, da kommt er dann dem Arjen nicht hinterher an der Stelle. Aber wie gesagt, kein Vorwurf in dem Alter. Das ist völlig normal, dass dann auch der Lehrgeld gezahlt werden muss. Er hat auch, und das finde ich sehr, sehr bemerkenswert, 51% seiner Zweikämpfe gewonnen. Das ist eigentlich ein guter Wert und er hat darüber 10 Kilometer abgerissen. Und das ist auch ein sehr guter Wert, die Passquote. Und da hakt es dann natürlich. Nur 67% dann tatsächlich an den Mann gebracht. Gerade dann auch so im Zusammenspiel mit Yunus Malli auf der Seite. Das hat auch nicht so richtig funktioniert. Da gibt es natürlich entsprechend noch Luft nach oben. Aber wie gesagt, dass er ein Top-Talent ist und einer, der dem die Zukunft hoffentlich gehört beim VfL, das ist ganz klar. Ich möchte aber noch jemanden anders herausheben, weil der auch in der Bewertung relativ häufig bei den Fans des VfL nicht so gut wegkommt. Und das ist Robin Knoche. Und ehrlich gesagt ist Robin Knoche momentan momentan unser bester Innenverteidiger, den wir haben. Klar, wir haben viele Verletzte, aber der hat gegen die Bayern 85% seiner Zweikämpfe gewonnen. Also der war da ja auch jemand, der die Anweisung gegeben hat, der immer, man konnte das sehr gut sehen, gerade auch von der Seite, dann immer die Mannschaft hat rausrücken lassen, ungefähr so 5-6 Meter vor den 16er, um dann entsprechend die Räume wieder eng zu machen und nicht die Räume zu groß werden zu lassen, damit Bayern sich da vorm Strafraum durchkombinieren kann. Und das hat er ja sehr, sehr gut gemacht. 79% Passquote kann besser sein, gerade für einen Innenverteidiger. Da merkt man dann auch, wie der Druck der Bayern da war, um dann das Aufbauspiel zu unterbinden, und hat auch 10 Kilometer abgerissen. Das ist gut. Also Robin Knoche, an ihm hat es, glaube ich, in dem Punkt nicht gelegen. Und das freut mich auch nochmal, dass sozusagen auch gegen so einen starken Gegner da mal so eine Leistung letztendlich drin ist. In der Offensive, wie gesagt, brauchen wir nicht drüber zu reden. Das war natürlich viel zu wenig, kaum Entlastung. Ich glaube, 3 Torschüsse im ganzen Spiel. Ballbesitzstatistik war auch sehr, sehr deutlich zugunsten der Bayern. Gar keine Frage. Die Zweikämpfe konnte man als Team immerhin ausgeglichen gestalten. Aber wenn es dann darum ging, auch mal umzuschalten, vielleicht nochmal den einen oder anderen Entlastungskonter zu fahren, dann waren wir da auch letztendlich zu schwach. Aber wie gesagt, nicht jede Woche heißt der Gegner Bayern München. Und vielleicht läuft es dann auch gegen Mainz schon wieder ganz, ganz anders. Kurzpassspiel. Ja, die Bundesliga hat das erste Montagsspiel hinter sich. Ja, kurios, würde ich mal sagen. Jedenfalls das erste geplante. Und ja, Frankfurt gegen Leipzig, da gab es ja einige Aktionen der Fans. Da gab es Klopapier, Bombardements, Tennisbälle flogen auf den Rasen. Und da haben sich hinterher viele gefragt, wie haben denn die Frankfurter eigentlich die Tennisbälle ins Stadion gekriegt? Und da gibt es aus meiner Sicht nur 3 Varianten. Variante A, versteckt hinter dem Ego von Kevin-Prince Boateng. B, im Bembel von Heinz Schenk. Oder C, unter den vergessenen Zigarettenpackungen von Heribert Bruchhagen. Beim HSV sieht es ja gerade ähnlich rosig aus bei uns wie bei uns. Da sind dann auch die Fanmeinungen entsprechend, was man mit der Mannschaft macht, wenn denn abgestiegen wird. Und mit 17 Toren ist der HSV ja auch die Mannschaft mit den wenigsten Treffern in der Bundesliga, beziehungsweise in den Dreh. Ich weiß gar nicht, ob sich das erhöht hat, signifikant. Ja, um zukünftig das Torekonto zu erhöhen, wurde jetzt auch die erste Maßnahme getroffen. Dennis Diekmeier wird den Verein verlassen. Ärger auch beim FC Bayern. Da hat ja Arjen Robben richtig gemault in Richtung Jupp Heynckes, dass er nicht von Anfang an gespielt hat gegen Beşiktaş Istanbul in der Champions League. Und ja, er war richtig sauer, der liebe Arjen, und hat rumgemosert und würde, wenn er jetzt was der Presse sagen würde, müsste er bei Rummenigge antanzen. Und er hat gedroht, wenn das nochmal vorkommt, fahre ich im Sommer nicht mit zur WM. Kombinationsspiel. Und am Telefon begrüße ich jetzt meinen Partner für das Kombinationsspiel in dieser Wölfe-Radio-Ausgabe, nämlich vom FSV Mainz 05, beziehungsweise vom dortigen Fanclub Liebe, Leben, Leidenschaft. Und das ist der Achim Gebauer. Grüß dich, Achim. Hallo Lenny, grüß dich. Ja, schön, dass du da bist. Ihr habt einen 2-0-Sieg aus Berlin mitgebracht. Der hat richtig gut getan, ne? Das kannst du laut sagen, ja. Der hat der Seele richtig gut getan. Jetzt gibt's wieder ein Freitagsspiel. Wie optimistisch seid ihr denn, dass das auch gut ausgeht? Ja, aktuell würde ich sagen, wir fahren die 3 Punkte ein. Auch wenn ihr jetzt nochmal durch einen neuen Trainer über den Bruno Labbadia vielleicht Aufwind kriegt. Da kommen wir natürlich gleich auch nochmal zu. Aber erstmal will ich nochmal wissen zu dem Spiel in Berlin. War das jetzt eine geschlossene Mannschaftsleistung aus deiner Sicht? Oder wer sind da auch vielleicht auch so die einzelnen Schlüsselspieler, auf die es da besonders ankommt? Nein, also Berlin war für mich wirklich das Signal, dass hier die Mannschaft gezogen hat. Mit Trainer und dem ganzen Umfeld. Und das, was eigentlich die letzten Spiele so gefehlt hat. Also es ist schon die Mannschaft, ganz klar. Und das Signal kam auch an. Gibt es denn trotzdem Spieler, die du dir hervorheben würdest, die sich auch in den Vordergrund gespielt haben oder die auch für euch wichtig werden im Abstiegskampf? Ja, also definitiv ist für mich der herausragende Spieler momentan Abdou Diallo in der Abwehr. Die Neuverpflichtung, die wir geholt haben aus Monaco. Und das ist schon echt eine Perle, die wir da haben. Was zeichnet ihn aus? Sein Kampfgeist und auch einfach seine Spielübersicht, die er hat. Schon auch in den Testspielen gleich am Anfang. Also er war direkt irgendwie in der Mannschaft angekommen, das hast du gesehen. Und das macht richtig Spaß, dem Jungen zuzugucken. Für diejenigen, die jetzt Mainz 05 nicht so regelmäßig verfolgen, gerade auch aus Wolfsburger Sicht, ist der Saisonverlauf für euch denn ja erwartbar gewesen, dass ihr da unten mit drin steckt, oder hattet ihr euch doch was anderes erhofft? Wie würdest du das einschätzen? Also ich sag mal so, die meisten können das schon recht realistisch einschätzen, dass wir jedes Jahr wieder um den Abstieg spielen. Es gibt natürlich auch manche, die sehen das ein bisschen anders nach dem Jahr in der Europa-Liga, aber es ist schon realistisch einzuschätzen. Vielleicht hätten wir ein paar Punkte mehr in der Vorrunde holen können, ja, um das Ganze ein bisschen entspannter anzugehen. Was sind die Gründe dafür, dass das nicht so geklappt hat? Schwer zu sagen, ob der Trainer die Mannschaft nicht erreicht hat oder ob hier einige Spieler gemeint haben, sich mehr in den Vordergrund stellen zu können, wird viel spekuliert aktuell im Umfeld. Also wichtig ist, das Team muss zusammenhalten, dann haben sie auch den Schulterschluss mit uns Fans. Das ist ja dann auch eine ähnliche Situation, wie sie in Wolfsburg vorherrscht. Wenn du mal schaust, aufgrund der Entwicklungen, die es beim VfL gegeben hat seit dem Wochenende, was würdest du sagen, welchen Einfluss könnte das haben letztendlich aufs Spiel am Freitag und ja letztendlich dann natürlich auf euch? Naja, also ich sag mal, wenn wir uns mal die letzten Ergebnisse angucken, haben wir ja, glaube ich, die letzten 4 Spiele unentschieden gehabt. Da könnten wir wahrscheinlich aktuell nicht so gut mit leben beim Heimspiel. Also mir wären schon 3 Punkte aktuell lieber, damit wir da auch wieder mal von dem 16. Tabellenplatz wegkommen. Ich hoffe, dass der Effekt bei euch noch nicht so stark ist mit dem Trainerwechsel gestern. Dass der erst eine Woche später kommt, nach unserem Spiel. Ja, der Trainerwechsel. Martin Schmidt ist ja auch noch bei euch sehr, sehr gut bekannt. Ihr kennt ihn ja noch aus der gemeinsamen Vergangenheit. Dieser Rücktritt hat bei uns alle überrascht. Jetzt mal so, wie ihr ihn noch in Erinnerung habt. Passt das zu der Person Martin Schmidt, wie das alles abgelaufen ist? Oder hättest du das auch letztendlich ganz, ganz anders eingeschätzt? Also für mich kam es überraschend, dass er die Brocken hinwirft. So schätze ich ihn eigentlich nicht ein. Er ist eine Kämpfernatur. Also von daher weiß ich nicht, was im Umfeld bei euch alles noch so passiert ist, dass ihn zu dem Schritt bewogen hat, zu sagen, er wirft jetzt wirklich hin. Keine Ahnung, schwer zu sagen, aber so schätze ich ihn eigentlich nicht ein. Jetzt kommt ja mit Bruno Labbadia auch ein alter Bekannter, was die Bundesliga angeht, sehr, sehr erfahren im Abstiegskampf. Wie würdest du das einschätzen? Es ist auf jeden Fall ein Motivator, ja. Und so einen brauchst du im Abstiegskampf. Es gibt ja nicht mehr gar so viele Trainer, die man heute als sogenannte Feuerwehrmänner bezeichnen würde. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass das einen Effekt bringt. Ja. Und wenn du auf das Spiel am Freitag guckst, wie sieht das aus deiner Sicht, gerade so auch aus spieltaktischer Sicht? Was für Erwartungen hast du da spielerischer Hinsicht? Wie könnte das Spiel laufen? Also ich erhoffe mir, dass unsere 05er von Anfang an zeigen, wer Herr im Haus ist bei dem Spiel und für klare Verhältnisse sorgen durch schnelle Tore. Dass da gar keine großen Diskussionen aufkommen. Glaubst du denn, dass es eher so umkämpft sein wird oder ist auch spielerisch ein bisschen was zu erwarten? Ich glaube, es wird ein Kampfspiel werden. Es geht einfach um 3 Punkte für beide Mannschaften. Das Spielerische steht da nicht so im Vordergrund. Also Abstiegskampf pur erwartet der Achim. Sagst mir zum Schluss noch einen Tipp? Wir haben ja auch so ein paar Spiele schon in der Vergangenheit gehabt mit vielen Tore. Also von daher sage ich mal ein 4-2 für uns Mainzer. Ja, optimistisch ist er der Achim und rechnet mit einem torreichen Spiel. Und er ist vom FSV Mainz Fanclub. Liebe, Leben, Leidenschaft. Und ich danke dir für das Gespräch. Ich danke dir. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Heute mal wieder mit einem Klassiker. 3 Eintracht Braunschweig-Fans sitzen zusammen im Auto. Wer fährt? Die Polizei. Fan-Infos. Wer kurzentschlossen nach Mainz fahren möchte als VfL-Fan, da gibt es keine Probleme, noch Karten vor Ort zu bekommen. Und da sind 3 Stunden vor Spielbeginn die Gästekassen offen. Ja, und alle fanrelevanten Informationen, die werden dann im Laufe des Tages noch über die VfL-App oder über die VfL Wolfsburg-Fanbetreuung bekannt gegeben. Jo, dann haben einige gefragt, habe ich auch bei Facebook Live schon mal gesagt, dass das Public Viewing jetzt gegen Mainz nicht stattfindet in der Markthalle, auch die dazugehörige Sendung Facebook Live nicht, denn das hat was mit Eurosport zu tun, das ist ja kein Sky-Spiel, sondern ein Eurosport-Spiel und deswegen keine Public Viewing-Geschichte in der Markthalle gegen Mainz. Wer aber zusammen mit anderen VfL-Fans gucken möchte, das Spiel gegen Mainz, da gibt es die Möglichkeit, im Fansaal gemeinsam zu schauen. Ab 19 Uhr ist der Saal geöffnet, im Obergeschoss, im Fanhaus. Ist ja soweit dann auch bekannt. Beim darauffolgenden Auswärtsspiel in Hoffenheim, da gibt es entsprechende Bustouren. Wer gerne nach Hoffenheim fahren möchte, Eintrittskarten vorher sind im Vorverkauf bis zum 6. März erhältlich um 12 Uhr, das nur am Rande. Aber Fanfahrten Wolfsburg, die Altmarkwölfe Gardelegen bieten da entsprechende Bustouren an. Also ab nach Hoffenheim, wenn ihr möchtet. Und wer es nicht nach Hoffenheim schafft, dann wird es auch, das ist ja ein Samstagsspiel, 15:30 Uhr, auch wieder Public Viewing in der Markthalle geben und das dazugehörige Second Screen Angebot. VfL Live dann aus der Markthalle. Und ja, wer dabei ist, ich freue mich wieder über netten Besuch. Ja, soweit von mir. Das war die Wölfe-Radio-Ausgabe in dieser turbulenten Woche. Wieder eine Zeitenwende beim VfL Wolfsburg mit einem neuen Trainer, der da Bruno Labbadia heißt, was ich auch vor einiger Zeit noch nicht für möglich gehalten hätte, dass das so passiert. Aber das ist ja auch das Schöne bei unserem Verein. Es wird nie langweilig, um es positiv zu formulieren. Und ja, ich hoffe, dass wir jetzt dann tatsächlich aber mal in ruhige Fahrwasser schlittern, so richtige, oder schiffern. Schippern heißt das, glaube ich. Schlittern ist, glaube ich, Eis, ne? Schiffen ist auch was anderes. Aber ich bin schon durch. Nach der Woche bin ich durch, Leute. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ist egal. Also ihr wisst, glaube ich, was ich sagen will. Und ja, eine ruhige Woche, eine ruhige Saison hatte ich mir schon länger gewünscht. Aber ja, mal gucken, ob ich noch erhört werde in diesem Leben. Mal sehen. Ansonsten, ja, bedanke ich mich bei Norman für die technische und bei Sebastian und Wolfgang für die inhaltliche Unterstützung und hoffe drauf, dass wir 3 Punkte in Mainz holen, damit wir da Ruhe reinkriegen und Bruno Labbadia seinen ersten Sieg einfährt. Und dann sieht das vielleicht alles gar nicht mehr so finster aus, wie wir uns das auch gerne auch dann die letzten Tage gemalt haben. Also bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Mein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue. Dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh, kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL, immer nur du, immer nur du, immer nur du, nur der VfL. Wir singen, wir springen. Für Wolfsburg mein Verein. Und ich bin mir sicher, das wird ewig so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur der VfL.